Zeit ist gestern und heute und morgen. Gestern war mein Leben beschissen, heute ist es kotzen und morgen bin ich vielleicht tot.